Grace of Monaco mit diesem Appetithäppchen wurde Cannes am vergangenen Mittwoch zum 76. Mal eröffnet, um seitdem Schlag auf Schlag die Hauptspeisen des diesjährigen Wettbewerbs zu servieren. Zwei Gerichte stehen noch aus, bevor am Samstag die goldenen Palmen vergeben werden. Schwer biegt sich auch für unsere Kritikerin Anke Lewicke schon der Tisch. Welcher Koch hat Sie denn bislang am meisten begeistert? Oh, mein Koch kommt aus Amerika. Das war sozusagen mein filmischer Überflieger in diesem Jahr. Und zwar ist das der Film gewesen, The Foxcatcher von Bennett Miller. Der war hier zum ersten Mal im Wettbewerb vertreten. Und dieser Film hat für mich einmal mehr bewiesen, dass das klassische amerikanische Erzählkino immer wieder für Überraschungen gut ist. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte, die in den 80er Jahren spielte. Mark Ruffalo und Channing Tatum spielen zwei Ringer mit olympischen Medaillenchancen und die werden in Anführungsstrichen von einem Multimillionär mit dem Namen Jean Dupont gekauft und der möchte sich so in ihrem Ruhm sonnen als Mentor, Manager und amerikanischer Patriot gefeiert werden und diese Konstellation, die wird aber nun zu einem psychologischen Pulverfass und was dem Regisseur nun gelingt, ist so mit einer sehr eleganten Kamera, einem hervorragenden Schauspielerensemble einen sezierenden Blick auf einen Mann zu werfen, der glaubt, sich Menschen und ihren Ruhm kaufen zu können wie Spielzeuge. Also Foxcatcher ist für mich ein Beispiel dafür, dass das US-Kino die Träume und Mythen seines Landes so gnadenlos wie unterhaltsam sezieren kann. Ihre Kolleginnen und Kollegen haben durchaus andere Favoriten, zum Beispiel die Brüder Dardenne, die haben ja schon zweimal die Goldene Palme gewonnen und ihr neuer Film, so war zumindest zu hören und zu lesen, das steht hoch im Kurs. Ja, die Dardenne begeben sich ja mit ihrem Kino immer wieder jetzt, ohne in politische Botschaften zu verfallen, in unsere sozialen Wirklichkeiten. Das sind Regisseure, die sozusagen aus dem Leben heraus erzählen. Und hier ist es eigentlich eine Geschichte, wie sie unser Kapitalismus tagtäglich hervorbringt. Also Sandra, gespielt von Marion Cotillard, hat zwei Tage und eine Nacht, so auch der Titel, Zeit, ihre Kollegen in der Fabrik davon zu überzeugen, dass diese auf ihre Prämie verzichten sollen und die sie dafür ihre Stelle behalten darf. Nun sehen wir sie, wie sie sich durch eine Kleinstadt bewegt, zu Menschen, die zwar nicht um ihr Überleben kämpfen müssen, aber doch am Rande des Existenzminimums leben. Und natürlich verbergen sich hinter jeder Tür neue Geschichten. Natürlich gibt es viele Gründe, nicht auf die Prämien zu verzichten. Das Ganze hat dann aber irgendwann etwas Lehrbuchhaftes, also auch etwas Voraussehbares, was man ansonsten von den Dardenne nicht kennt. Aber am Ende gibt es dann doch so eine kleine Utopie, eine Utopie der Solidarität, aber ganz anders, als man sie von der Geschichte erwartet. Und dafür gab es dann auch doch sehr viel Applaus. Und man kann dann doch letztlich sagen, die Dardenne-Filme, die Brüder sind auch wirklich immer ein Stachel in unserem kapitalistischen, neoliberalen Zeitgeist. Jetzt haben wir über drei Männer gesprochen. Filmemacherinnen kochen auch in diesem Jahr weiter nicht ganz oben. Ja, es gab ja überraschenderweise mal hier in Cannes, was wirklich nicht so häufig ist, direkt zwei Filme von Regisseurin und Jane Campion ist ja nun die einzige, die bisher hier eine Goldene Palme gewonnen hat und deshalb munkelt man, das wird vielleicht mit einbezogen, dass endlich es nochmal eine zweite Goldene Palme Preisträgerin hier ist. Und der italienisch-deutsche Film Das Wunder, da geht es um eine Reflexion, was aus den Hippie-Ideen geworden ist. Der kam sehr wohlwollend an. Viel aufregender finde ich aber den Film der Japanerin Stilles Wasser, Naomi Kawase. Die ist auch schon zum dritten Mal hier im Wettbewerb vertreten. Und die macht so ganz spirituelles Kino. Die zeigt einfach schon mit ihren Bildern das ist den Kreislauf des Lebens, der Natur. Also das ist sehr meditatives, abgehobenes Kino, was eigentlich gar keine Geschichte mehr braucht. Gab es denn einen oder sogar mehr als einen Film, der Sie auf die Palme getrieben hat? Auf die Palme hat mich kein Film getrieben. Mich hat es einfach ein bisschen geärgert, dass wenn jemand wie John Le Godard seinen Film hier vorstellt, dass es dann direkt immer so Vorbehalte gibt, dass die Leute sich nicht auf dieses doch immer wieder intellektuelle Gedankengebäude einlassen können. Und ich kann nur sagen, ich mag Hunde, ich mag John Le Godard, ich mochte seinen 3D-Film, weil er einfach gezeigt hat, dass man mit 3D-Bilder nicht nur Spektakel erzählen kann, sondern auch ganz banale Ansichten. Und das ist eben ein Spaziergang mit seinem Hund, der da zum großen Kino wird.